Erster liebe Brüder und Schwestern, Gott hat euch berufen. Denkt an Jesus. Er ist wie ein wichtiger Mann, den Gott geschickt hat. Er ist unser Priester. Zweiter, Jesus war treu zu Gott. Mose war auch treu in Gottes Haus. Dritter, Jesus ist wichtiger als Mose. Denn der Mann, der ein Haus baut, ist wichtiger als das Haus selbst. Rasse 4. Jemand baut jedes Haus. Aber Gott hat alles gemacht. Fünfter, Mose war wie ein Diener in Gottes Haus. Er hat gesagt, was Gott sagen wollte. Sechster, aber Jesus ist wie ein Sohn in Gottes Haus. Wir sind sein Haus, wenn wir stark im Glauben sind und auf Gott hoffen. Siebter, darum sagt der Heilige Geist, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, Achter, seid nicht stur. Macht eure Herzen nicht hart. Das Volk Israel war auch stur in der Wüste. Sie haben Gott nicht gehorcht. Neunter, eure Vorfahren haben mich geprüft. Sie haben mich herausgefordert. Und das, obwohl sie 40 Jahre lang gesehen haben, was ich getan habe. Zehnter, darum war ich böse auf diese Leute. Ich sagte, sie denken immer falsch. Sie kennen meine Wege nicht. Elfter, ich habe geschworen, sie dürfen nicht in mein Land kommen, wo sie Ruhe finden können. Zwölfter, liebe Brüder und Schwestern, passt auf. Sorgt dafür, dass keiner von euch ein böses Herz hat. Glaubt nicht an Gott. Wendet euch nicht von Gott ab. 13. Helft euch jeden Tag. Ermutigt euch. Tut das, solange es noch heute ist. Sonst wird euer Herz hart durch die Sünde. 14. Wir gehören zu Christus, wenn wir bis zum Ende stark im Glauben bleiben. 15. Es heißt, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, macht eure Herzen nicht hart, wie damals, als ihr rebelliert habt. 16. Wer hat denn rebelliert, als er Gottes Stimme hörte? Es waren doch alle, die Mose aus Ägypten geführt hat. 17. Auf wen war Gott 40 Jahre lang böse? Es waren die Leute, die gesündigt haben. Sie starben in der Wüste. 18. Wem hat Gott geschworen, dass sie nicht in sein Land kommen dürfen, wo sie Ruhe finden? Er hat es denen geschworen, die nicht gehorsam waren. 19. Wir sehen, sie konnten nicht in Gottes Land kommen, weil sie nicht geglaubt haben.